Wer war in der Lage, die Wahrheit des im Bunker Geschehenen zu kennen und zu entdecken? Die Russen. Sie waren als Erste da. Was fanden sie? Mehr als 10 Leichen, 14 wurde behauptet, auf die Umgebung verteilt, halb verkohlt, mit denselben Uniformresten bekleidet, wie sie der Führer trug. Stalin erklärte dem seinerzeitigen nordamerikanischen Staatssekretär Cordell Hull: Hitler ist nicht tot, er lebt irgendwo. Wir haben keine Leiche gefunden, die uns über seinen Tod Sicherheit geben könnte. Jahre später haben die Russen versucht, dies zu dementieren und stellten falsche und unzureichende Beweise vor. Dies alles haben wir bereits in das Goldene Band berichtet. Diese seltsamen Erklärungen Stalins können möglicherweise ein Punkt mehr gegen ihn gewesen sein, um die Tat der jüdischen Ärzte und ihrer Medizin, die sie ihm verabreichten, zu beschleunigen. Die Medizin gegen Kult der Persönlichkeit. Und Stalin endete, und nichts wird mehr von ihm im Bereich der Geschichte übrig bleiben, genau wie von Roosevelt und Churchill. Dass die Nordamerikaner Stalin geglaubt haben, beweist die große militärische und Seeexpedition zur Antarktis unter dem Kommando des Admirals Richard Byrd im Jahre 1946. Über dieses Thema habe ich ausführlich in meinem Buch »Das Goldene Band« mich ausgelassen. Die Alliierten waren überzeugt davon, dass Hitler sich in einer der mysteriösen Oasen mit Süßwasser, die von der deutschen Expedition unter Kapitän Adolf Ritscher in den antarktischen Land der Königin Maud 1938 entdeckt worden waren, befindet. Sollte dies das irdische Paradies des Großadmirals Dönitz sein? Ob die Unterseeboote den geheimen Durchgang entdeckt haben, der unter dem Eis beide Pole verbindet? Und den Eingang zur hohlen Erde, zur anderen Welt, zu der uneinnehmbaren anderen Erde? Großadmiral Dönitz wird das Geheimnis mit ins Grab genommen haben, sollte er es wirklich gekannt haben. Und sollte er es seinen Häschern verraten haben, macht das nun nichts mehr aus. Paradescha ist uneinnehmbar, sie war es immer, dank der Vimanas und der anderen Wissenschaft Hyperboreas. 40 Jahre nach dem Ende in Berlin ist eine beunruhigende Entdeckung gemacht worden, die durch eine Veröffentlichung in der Chiemgau-Zeitung in Rosenheim im Süden Deutschlands am 2. Dezember 1983 bekannt wurde. Anlässlich einer Explosion in einem Sektor Berlins wurde ein ganzes Netz von unterirdischen Straßen und Gängen freigelegt, die von Hitlers Reichskanzlei ausgehend ein ganzes Bunkersystem verbanden und im Flughafen Tempelhof endeten. Noch ist die Ausdehnung des Netzes unbekannt, denn die Gänge sind durch sehr dicke Zementmauern blockiert. Außerdem scheinen sie voll Waffen und Explosivstoffe zu sein, die dort zu Ende des Krieges gelagert wurden. Die Explosion wurde durch diese verursacht. Gemäß der Zeitungsnotiz erinnern sich noch einige Bewohner der Stadt an den Bau und die Arbeiten an den unterirdischen Gängen unter dem 66 Meter hohen Hügel vom Kreuzberg, dem einzigen Berlins. Die Arbeiten sind von der Organisation Tod ausgeführt worden, unter der Leitung von Albert Speer, der dies nie enthüllte, nicht einmal in seinen Memoiren und trotz seines Verrates. Die Nachforschungen werden nur unter großer Geheimhaltung durch Sachverständige der Technischen Universität Berlin und besonderen Geheimdiensten durchgeführt. Die unterirdischen Straßen gestatteten kleinen Autos die Durchfahrt. Die Sachverständigen glauben, dass das System von Tunnels, Labyrinthe und Bunker gebaut worden ist, um Hitler die Ausreise aus Berlin zu ermöglichen. Nun kann man verstehen, dass weder Hitler noch Bormann noch irgendein anderer hoher Amtsträger des Hitlerismus es nötig hatte, über die äußeren Straßen zu flüchten. Und wie widersinnig diese Erklärungen über Bormann erscheinen, der angeblich getötet wurde, als er versuchte, hinter einem Panzer aus dem Bunker zu fliehen. Alle diese Erklärungen sind jedoch besonders dazu vorbereitet worden. Die Verbindung der Reichskanzlei mit dem 2 Kilometer entfernten Flughafen Tempelhof war direkt und sicher. Für mich hat die Angelegenheit keines weiteren Beweises bedurft. Wir wussten vom ersten Augenblick an, dass Hitler lebte, dass er nicht im Bunker gestorben war. Mein Meister hatte ihn im Astral gesehen, sein Gesichtsausdruck hatte einige Veränderungen erfahren. Sein Schnurrbart war jetzt lang, genauso wie er auf einigen Fotografien aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen war. Der Meister hat uns den Ort beschrieben, an dem er ihn fand. Ein dunkler Gang unter der Erde. Er sprach ihn an, ihn beim Namen nennend, doch Hitler wandte sich ab und entfernte sich, ohne sich umzusehen, obwohl der Meister ihn nochmals anrief. War es in Tibet? War es die innere hohle Erde? Eine der geheimen Städte des Himalaya oder der Anden? Es konnte ebenso gut eine unterirdische Zufluchtsstätte gewesen sein, die von den Hitleristen im antarktischen Kontinent errichtet worden war. Der Meister hatte uns gesagt, Hitler ist in der Antarktis. 1947 fuhr ich mit der zweiten chilenischen Expedition in die Antarktis, in jene andere Welt. Es war die Zeit der heroischen, schwierigen Expeditionen, als die chilenischen Seeleute dem Radar noch wenig Vertrauen schenkten, um den Eisbergen auszuweichen. Sie vertrauten nur lieber ihrem Seemenschenverstand. In Quien llama en los hielos, wer ruft im Eis, habe ich einiges, nur sehr wenig über diese Expedition geschrieben. Ich fuhr ja nicht mit, um Hitler zu finden, wie man angenommen hatte. Wie hätte ich dies tun sollen? Ich ging mit in einer mythischen, legendären Wallfahrt, um dem Traum, der Legende, dem Avatar und meinem Führer eine Ehre zu erweisen. Das ist gewiss wahr. Es war eine Wallfahrt der Huldigung meiner eigenen Seele, die Suche nach dem Mittelpunkt meines eigenen Seins, nach der warmen Oase inmitten des Eises, des gefrorenen Feuers, der schwarzen Sonne der Pole, der polaren Morgenröte, des Eingangs zur hohlen Erde, alles das, was es nicht gab, das es nie gegeben hat und nie geben wird. Aber doch wirklicher ist als alles, was vorhanden ist. Meine nicht vorhandene Blume, die ewig und lebendiger ist als alle Blumen der Gärten dieser Erde. Das war das Ende der Wallfahrt in meine mystische Heimat, die vor Jahren begonnen hatte, wie ich in weder über See noch über Land berichtet habe. Dort in den polaren Extremen, in der Nähe jener hyperboreischen Wesen, befand ich mich auf irgendeine Weise näher, um die Botschaften und Energien zu empfangen, die es mir ermöglichen würden, den Kampf bis zum Ende durchzustehen.